13. Buch Drittes Kapitel Geschichte des Agathon, Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 3. Von Christoph Martin Wieland. 13. Buch Drittes Kapitel Begebenheiten der Psyche. Ein heftiger Sturm ist ein sehr unglücklicher Zufall für Leute, die sich mitten auf der offenen See nur durch die Dicke eines Brettes von einem feuchten Tode geschieden finden. Aber für die Geschichtsschreiber der Helden und Heldinnen ist es beinahe der glücklichste unter allen Zufällen, welche man herbeibringen kann, um sich aus einer Schwierigkeit herauszuhelfen. Es war also ein Sturm, und wir hoffen, niemand wird sich darüber zu beschweren haben, denn es ist unsers Wissens der erste in dieser Geschichte, der die liebenswürdige Psyche aus der furchtbaren Gewalt eines verliebten Seeräubers rettete. Das Schiff scheiterte an der italienischen Küste einige Meilen von Capua, und Psyche, von den Nereiden oder Liebesgöttern beschirmt, war die einzige Person auf dem Schiffe, welche vermutlich auf einem Brette wohlbehalten von den Zephyren ans Land getragen wurde. Die Zephyren allein wären hierzu vielleicht nicht hinreichend gewesen, aber mit Hülfe einiger Fischer, welche glücklicherweise bei der Hand waren, hatte die Sache keine Schwierigkeit. Dies war nun alles sehr glücklich, aber es ist nichts in Vergleichung mit dem, was folgen wird. Einer von den Fischern, weil er zum Glück sehr mitleidig war, trug die verkleidete Psyche, welche nichts so sehr vonnöten hatte, als sich zu trocknen und von dem ausgestandenen Ungemach zu erholen, zu seinem Weibe in seine Hütte. Die Fischerin, eine gute, runde Frau von etwa 40 Jahren, bezeigte ungemeines Mitleiden mit dem Unglück eines so liebenswürdigen jungen Herrn. Sie pflegte seiner, so gut es nur immer möglich war, und konnte sich nicht satt an ihm sehen. Es war ihr immer, sagte sie, als ob sie schon einmal ein solches Gesicht gesehen hätte wie das seinige, und sie konnte es kaum erwarten, bis der schöne Fremdling imstande war, nach eingeführter Gewohnheit seine Geschichte zu erzählen. Aber Psyche hatte der Ruhe vonnöten. Sie wurde also zu Bette gebracht, und bei dieser Gelegenheit entdeckte die besorgte und aufmerksame Fischerin, dass der vermeinte Jüngling ein überaus schönes Mädchen, aber doch nicht ganz so schön mehr war als in ihren Mannskleidern. Es war natürlich über diese Verwandlung im ersten Augenblick ein wenig missvergnügt zu sein, doch der kleine vorübergehende Unmut verwandelte sich bald in die lebhafteste und zärtlichste Freude. Denn, kurz, es entdeckte sich, daß die fischerin klonarion die ehmalige amme der schönen psyche war, welche mit hülfe dieses namens sich ihrer eben so gut wieder erinnerte, als diese aus den gesichtszügen der psyche, aus ihrer ähnlichkeit mit ihrer mutter musarion, besonders aus einem kleinen male, welches sie unter der linken brust hatte, ihre liebste pflegetochter erkannte. Klonarion war die vertrauteste sklavin der mutter unsrer heldin gewesen, und ihrer pflege wurde nach dem tode derselben die kleine psyche oder Philoclea, wie sie eigentlich hieß, anvertraut. Denn Psyche war nur ein Liebkosungsname, den ihr die Amme aus Zärtlichkeit gab und welchen die kleine Philoclea, weil sie sich niemals anders als Psyche oder Psycharion nennen gehört hatte, in der Folge als ihren wirklichen Namen angab. Stratonicus hatte der guten Klonarion mit der noch unmündigen Psyche eine hinlängliche Summe Goldes übergeben und ihr befohlen, sie in der Nähe von Korinth zu erziehen, weil er dort die beste Gelegenheit hatte, sie von Zeit zu Zeit unerkannt zu sehen. Die junge Psyche, die Freude und der Stolz ihrer zärtlichen Amme, wuchs so schön heran, daß man nichts liebenswürdigeres sehen konnte. Die Hoffnung des Gewinstes reizte endlich einige Bösewichter, sie, da sie ungefähr 5 bis 6 Jahre alt war, heimlich wegzustehlen und an die Priesterin zu Delphi zu verkaufen. Ein Halsgeschmeide, woran ein kleines Bildnis ihrer Mutter hing und womit die junge Psyche allezeit geschmückt zu sein pflegte, wurde zugleich mit ihr verkauft und diente in der Folge zur Bestätigung, daß sie wirklich die verlorne Tochter des Stratonicus sei. Klonarion raufte sich einen guten Teil ihrer Haare aus, da sie ihre Psyche vermißte. Und nachdem sie eine ziemliche Zeit zugebracht hatte, sie allenthalben, außer da, wo sie war, zu suchen, wußte sie kein anderes Mittel, sich bei ihrem Herrn von der Schuld einer strafbaren Nachlässigkeit zu entledigen, als vorzugeben, daß sie gestorben sei. Und Stratonicus konnte desto leichter hintergangen werden, weil er damals eben in Geschäfte verwickelt war, welche ihn lange Zeit hinderten, nach Korinth zu kommen. Inzwischen hatte die allenthalben herumirrende Klonarion eine Menge Abenteuer, welche sich endlich damit endigten, daß sie die Gattin eines schon ziemlich bejahrten Fischers aus der Gegend von Capua ward, in dessen Augen sie damals wenigstens so schön als Thetis und Galatea war. sie hatte ihre geliebte pflegetochter in so zärtlichem andenken behalten daß sie einer tochter von der sie selbst entbunden wurde den namen psyche gab bloß um sich derselben beständig zu erinnern. Der tod dieses kindes, der beinahe in eben dem alter erfolgte, worin ihr jene geraubt worden war, riß die alte wunde wieder auf. Und da ihr durch diese umstände das bild der jungen psyche immer gegenwärtig blieb, so hatte sie desto weniger mühe, sie wieder zu erkennen, ungeachtet 14 oder 15 Jahre einige Veränderung in ihren Gesichtszügen gemacht haben mußten. Unsere Heldin vermehrte also nunmehr die kleine Familie des alten Fischers, welcher seinen Aufenthalt veränderte und in die Gegend von Tarent zog, wo er die schöne Psyche für seine Tochter ausgab. Psyche bequemte sich so gut in die geringen Umstände, worin sie bei ihrer Pflegemutter leben mußte, als ob sie niemals in bessern gelebt hätte, und ließ sich nichts angelegener sein, als ihr durch emsiges Arbeiten die Last ihres Unterhalts zu erleichtern. Endlich fügte es sich zufälligerweise, daß der junge Critolaus unsre Heldin zu sehen bekam, welche in ihrem bäurischen, aber reinlichen Anzug und mit frischen Blumen geschmückt demjenigen, dem sie in einem Haine begegnete, eher eine von den Gespielen der Diana als die Tochter eines armen Fischers zu sein scheinen mußte. Der junge Mann faßte die heftigste Leidenschaft für sie, weil seine Liebe ebenso tugendhaft als zärtlich war. So brachte er bald die mitleidige Clonarion auf seine Seite, und da Psyche selbst nunmehr wußte, daß Agathon ihr Bruder sei, so war nichts vorhanden, was sie gegen die Zuneigung eines so liebenswürdigen jungen Menschen unempfindlich hätte machen können. In der Tat war Critolaus in mehreren Absichten der zweite Agathon. Allein die Umstände ließen so wenig Hoffnung zu, daß eine Verbindung zwischen ihnen möglich sein könnte, daß Psyche sich verbunden hielt, ihm alles, was zu seinem Vorteil in ihrem Herzen vorging, desto sorgfältiger zu verbergen, je entschlossener er schien, seiner Liebe alle andern Betrachtungen aufzuopfern. Endlich wußte er sich nicht anders zu helfen, als daß er das Geheimnis seines Herzens demjenigen entdeckte, dessen Beifall er am wenigsten zu erhalten hoffen konnte. Die ganze Beredsamkeit der begeisterten Liebe würde über einen Archytas wenig vermocht haben, wenn Critolaus nicht so viel Außerordentliches von dem Geist und der Tugend seiner Geliebten gesagt hätte, daß sein Vater endlich aufmerksam zu werden anfing. archytas hatte die macht des dämons der liebe nie erfahren aber er war menschlich gütig und über die in solchen fällen gewöhnlichen vorurteile und absichten weit erhaben ein schönes und tugendhaftes mädchen war in seinen augen ein sehr edles sehr vornehmes geschöpf dessen wert durch den schatten der niedrigkeit und armut nur desto mehr erhoben wurde kaum wurde der junge critolaus gewahr daß sein vater zu wanken anfing so wagte er's ihm das geheimnis der geburt seiner geliebten zu entdecken welches ihm clonarion ohne wissen der schönen psyche vertraut hatte archytas der sich erinnerte ehmals aus des stratonicus eigenem munde die ganze geschichte seiner liebe zu musarion vernommen zu haben war über diesen zufall nicht wenig erfreut er wünschte nichts mehr als daß diejenige für welche sein sohn so heftig eingenommen war die tochter seines liebsten freundes sein möchte aber er wollte gewiß sein daß sie es sei und hierzu schien ihm das bloße zeugnis eines fischerweibes zu wenig er veranstaltete es daß er psychen und ihre angebliche amme selbst zu sehen bekam er glaubte in der gesichtsbildung der ersten einige züge von ihrem vater zu entdecken eine unterredung mit ihr bestätigte den günstigen eindruck den ihr anblick auf sein gemüt gemacht hatte er ließ sich ihre geschichte mit allen umständen erzählen und fand immer weniger ursache an der wahrheit dessen zu zweifeln was sein sohn ohne die mindeste untersuchung für ausgemacht hielt das halsgeschmeide welches psyche in den händen der pythia hatte zurücklassen müssen schien allein noch abzugehen um ihn gänzlich zu überzeugen er schickte deswegen einen seiner vertrauten nach delphi ab und die pythia da sie sah daß ein mann von solcher wichtigkeit sich des schicksals ihrer ehemaligen sklavin annahm machte keine schwierigkeiten dieses merkzeichen der abkunft derselben auszuliefern nunmehr glaubte archytas berechtigt zu sein psychen als die tochter eines freundes dessen andenken ihm teuer war anzusehen und nun hatte er selbst nichts angelegneres als sie je eher je lieber in seine familie zu verpflanzen sie wurde also die gemahlin des critolaus und diese Verbindung gab ihm natürlicherweise neue Beweggründe, sich der Befreiung Agathons mit so lebhaftem Eifer anzunehmen, als es oben erzähltermaßen geschehen war. Ende von 13. Buch, 3. Kapitel